Medienforum Münster. Besser leben, das arbeitskritische Magazin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie und ich begrüße euch zu einer Sonderausgabe unseres arbeitskritischen Magazins mit dem Thema Arbeit und Geschlecht. Wir haben uns einen Gast ins Studio geladen, und zwar Roswitha Scholz. Hallo Roswitha. Hallo. Ansonsten sitzt neben mir Thorsten Bevernetz, genannt der Bevi. Hi Bevi. Ja, schönen guten Abend. Und hinter der Glasscheibe in der Technik vom Studio A, hier im Medienforum Münster, da bedient die Regler der Klaus Blödow. Ich bin Peter Busfeld. Wir hören noch ein wenig Musik und dann wird Bevi Roswitha Scholz etwas ausführlicher vorstellen und die erste Frage an Sie richten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Heute mit einer Sondersendung zum Thema Arbeit und Geschlecht. Bei uns im Studio ist Roswitha Scholz. Roswitha, um dich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen, habe ich mir mal die Homepage des Horlemann Verlags angeschaut. Dort erscheint im Herbst diesen Jahres dein neues Buch Differenzen der Krise, Krise der Differenzen. Auf das Buch werden wir im Laufe der Sendung noch zu sprechen kommen. Zunächst einmal zitiere ich die Info zu deiner Person von der Horlemann Homepage. Roswitha Scholz, geboren 1959, Diplom-Sozialpädagogin, freie Publizistin und Redakteurin der Theoriezeitschrift Exit, diverse Zeitschriftenpublikationen, Buchveröffentlichung, Das Geschlecht des Kapitalismus, erschienen bei Horlemann im Jahr 2000. Roswitha, du hast am Samstag, also vorgestern, ein ganztägiges Seminar in Nordwalde hier in der Nähe von Münster ausgerichtet. Titel der Tagesveranstaltung war »Die Verwilderung des Patriarchats in der Postmoderne«. Verwilderung des Patriarchats, was soll das genau bedeuten? Ja, also im Feminismus findet man eigentlich zum Großen und Ganzen zwei Positionen, was eben so diese Einschätzung angeht, gibt's noch ein Patriarchat oder gibt's keines mehr? Die eine Position ist diejenige, die eben so sagt, der eine Pol ist eben so diese Position, die eben sagt, im Prinzip hat sich nichts geändert, wir haben immer noch ein dualistisches Geschlechtermodell. Und die andere ist eben so die, dass das Ende des Patriarchats gekommen ist. Und diesen Positionen setze ich eben so diese These von der Verwilderung des Patriarchats entgegen. Und damit meine ich, dass die Institutionen Arbeit und Familie, dass die sich zunehmend auflösen, man hat noch so in den 80er, 90er Jahren hat man noch so gedacht oder gab es so Tendenzen, die damit anhergehenden Individualisierungstendenzen so zu deuten, dass eben auch tendenziell sich die Geschlechterhierarchie, dass die aufweicht, wenn nicht gar sich auflöst. Und indem eben Frauen und Männer aus diesen traditionellen Rollen befreit werden. Und ich denke, je mehr so diese Globalisierungsprozesse voranschreiten, macht sich das eben bemerkbar, dass es eben nicht zu einer Auflösung des Patriarchats, sondern zu einer Verwilderung kommt. Diese Institutionen lösen sich auf, Familie und Arbeit. Es ist aber so, dass so diese Benachteiligungen, geringere Entlohnung, immer noch Zuständigkeit für die Reproduktionsarbeiten, geringere Aufstiegschancen und so, dass das ja alles immer noch zutrifft. Und es ist auch im Weltmaßstab ja keineswegs so, dass man da von einer Auflösung reden könnte. Es ist allerdings so, dass diese Verwilderung es nun mit sich bringt, dass Frauen eben nicht mehr und zunehmend weniger eben zuständig sind, auch auf der symbolischen Ebene, also was die Geschlechterbilder angeht, also so für diesen häuslichen Bereich, sondern dass sie mittlerweile ja nahezu weltweit für Geld und Überleben zuständig sind, dass diese sich auflösenden Familienstrukturen eben dahin führen auch, dass es diesen Familienernährer so gar nicht mehr gibt und dass Frauen dann zum Beispiel in den Favelas in Südamerika, in Brasilien, dann eben so die Kinder auch aufziehen, also so mit Hilfe von Nachbarinnen und weiblichen Verwandten und so. Also so diese klassische Familie es so gar nicht mehr so gibt. Und dass das natürlich immer prekärer wird, auch so die ganze Lebenssituation noch zu managen, gerade auch materiell. Und dass man sich eben da durchschlagen muss. Da gibt's eben so eine Formulierung, die ich ganz gut finde, von der Irmgard Schulz, für diesen Zustand, dass Frauen für Geld und Überleben zuständig sind, dass sie im Zuge dieser Globalisierung und neoliberalen Entwicklung zu kleinen Selbstständigen werden. Das meint es eigentlich. Also diese Zuständigkeit für Geld und Überleben und dass sie eben nicht mehr ja auf diese Hausfrauenrolle festgelegt werden und der Mann dann eben so auf diese Ernährerrolle, dass das alles aus dem Ruder läuft sozusagen. Da ist jetzt das Stichwort Individualisierung gefallen. Auflösung der Familie, Individualisierung, prekär werden auch von Arbeit. Du sprichst in deinen Aufsätzen vielfach von Edelindividualisierung auf der einen Seite und Elendsindividualisierung auf der anderen Seite. Kannst du das etwas erläutern? Ja, also ich denke, soweit ich sehe, so diese Individualisierungstendenzen sind schon auch globale Tendenzen. Und es ist nun so, also um das mal jetzt plausibel zu machen, was ich meine, karikiere ich jetzt etwas, dass eben Edelindividualisierung, das ist so die Situation, so der Frau noch, also so zum Beispiel in Deutschland, also so bis in die 90er Jahre hinein, die wohlfahrtsstaatlich abgepolstert war, die auch Zugang hatte irgendwie zu bestimmten Konsumquellen, die sich da eben etliches leisten konnte. Im Gegensatz jetzt, das Gegenteil wäre dann eben so die Frau in den Favelas. Die ist auch individualisiert, die muss sich auch durchschlagen, aber natürlich unter ungleich härteren Bedingungen. Elendsindividualisierung. Genau. Ich habe mich in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mir mal ein paar Aufsätze von dir angeschaut und auffällig ist, dass du mit diesem Begriff der Wertabspaltung arbeitest, auch um eben diese Verwilderung des Patriarchats zu beschreiben. Was ist darunter genau zu verstehen unter Wertabspaltung? Ja, das ist natürlich jetzt etwas schwierig, das so einfach hinzubringen. Ich versuche das jetzt mal, also es ist eine wirkliche Herausforderung. Also mit Wertabspaltung, da muss ich jetzt zunächst mal sagen, was ich überhaupt unter Werttheorie verstehe. Also die Marx-Interpretation, auf die ich mich beziehe, geht davon aus, dass eben nicht erst der Mehrwert so das Skandalon ist, sondern noch viel tiefgehender der Wert und damit die abstrakte Arbeit, das heißt also auf der Erscheinungsebene die Erwerbsarbeit. Nun ist es so, dass eben gerade diese ganzen Reproduktionstätigkeiten, die von Frauen verrichtet werden, also Kindererziehung, Pflegetätigkeiten, Haushaltstätigkeiten, dass die ebenso mit diesem Begriff Wert nicht belegt werden können. Und da habe ich eben ein Defizit gesehen und ich denke, um die gesellschaftliche Ganze zu bestimmen, muss man eben sowohl diese Arbeit als auch diese Reproduktionstätigkeiten miteinander verschränkt sehen. Und nun ist es aber so, dass ich nicht nur einfach so eine, ja, gewissermaßen materialistische Theorie dahin lege, sondern es ist mir auch sehr wichtig, dass eben so auf der kulturell-symbolischen Ebene, also so wie Geschlechterbilder sozusagen sich konstituieren, dass auch die Ebene untersucht wird und auch so diese sozialpsychologische Ebene, also wie konstituiert sich Männlichkeit, wie konstituiert sich Weiblichkeit. Dabei muss man allerdings auch sagen, dass ich davon ausgehe, dass kein Individuum, weder das einzelne männliche Individuum noch einzelne weibliche Individuen, also natürlich in diesen Geschlechterbildern aufgehen. Also jeder ist da unverwechselbarer Einzelner. Einerseits, auf der anderen Seite irgendwie kann er sich dem aber auch nicht so entziehen. Also da lege ich sehr viel Wert darauf, eben da eine Differenzierung zu machen, was ich jetzt theoretisch auf einer bestimmten Abstraktionsebene sage und was die konkreten Individuen angeht, weil zum Beispiel so diese neue Weiblichkeit, diese Strömung, die es gegeben hat im Feminismus, also da einfach irgendwo dann davon ausgegangen ist, dass eben diese Zuschreibungen direkt auf die weiblichen Individuen passen. Tatsächlich. Und da möchte ich irgendwie ausdrücklich mal auseinanderhalten, dass dem nicht so ist. Also um nicht hier einem Essentialismus zuzuarbeiten. Und was mir dann auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, das, was ich als Wertabspaltung meine und wie ich das jetzt charakterisiert habe, das ist nicht was Statisches ist, sondern das ist ein Prozess. Also ich beziehe mich hier auf die kapitalistische Entwicklung und innerhalb des Kapitalismus hat hier natürlich eine Entwicklung stattgefunden. Also es ist so, dass heute zum Beispiel diese Wertabspaltung sich dann eben anders zeigt wie noch in den 50er Jahren, wo eben dieses Familienmodell irgendwie noch Vorbild war. Ideal war und wo dann diese Hausfrauen-Ehe zumindest hierzulande dann auch weitgehend durchgesetzt war. Ein denkwürdiger Text der Rockabilly Mafia, Langsam wirst du hart. Ja, dieses Stück habe ich von Annika bekommen, wie die ganze CD der Rockabilly Mafia. Ich bedanke mich bei ihr nochmal auf diesem Wege, aber ich wende mich jetzt wieder Roswitha zu. Roswitha, von dir erscheint in diesem Jahr ein neues Buch. Das erste Buch, was von dir erschienen ist im Jahr 2000, trägt den Titel Das Geschlecht des Kapitalismus. Das neue Buch wird auch wieder im Hollemann Verlag erscheinen. Und es heißt Differenzen der Krise, Krise der Differenzen. Es hat auch einen recht barocken Untertitel, der also ziemlich lang ist. Ich zitiere den auch mal wörtlich. Die neue Gesellschaftskritik im globalen Zeitalter und der Zusammenhang von Rasse, Rasse in Anführungsstrichen selbstverständlich, Klasse, Geschlecht und postmoderner Individualisierung. Mit diesen vielerlei Stichworten, die in dem Untertitel auftauchen, ist natürlich schon einiges gesagt. Meine Frage geht in die Richtung, du hast in einer Vorarbeit zu diesem Buch, in einem Aufsatz, der in einem Heft, man muss eher sagen, ein Buch, es ist ja eine Buchzeitschrift, von Exit veröffentlicht worden ist, bestimmte Thesen in diesem Buch schon mal vorweggenommen. Ich denke, es geht, so wie ich das verstanden habe, vor allem um das Aushalten der Spannung von Allgemeinen und Besonderen, um diesen Diskurs, kulturalistisch konnotierten Diskurs, den wir in den 90er Jahren vor allem hatten, um bestimmte Disparitäten, vor allem kultureller Art, aber auch darum, dass sich inzwischen ökonomische Disparitäten wieder sehr stark auftun. Stichwort einfach ökonomische, soziale Verwerfung, Auseinanderklaffen der Schere von Reich und Arm. Und dass es darum geht, dass von dir beschrieben wird, wie das Geschlechterverhältnis, das asymmetrische Geschlechterverhältnis, du gehst ja generell von einem Androzentrismus aus, sich diesen neuen Realitäten anverwandelt, sag ich mal. Wie in diesem Zusammenhang eben auch zum Beispiel Rasse in Anführungsstrichen konstruiert wird, wie es sich verhält mit Antisemitismus, mit Heterosexualität als Norm. All diese Erscheinungen, all diese Phänomene beschreibst du. Also ich möchte erstmal zu dem Buchtitel was sagen. Und zwar bin ich eigentlich ursprünglich davon ausgegangen, als ich dieses Buch anfing zu schreiben, hat mich im Feminismus das sehr stutzig gemacht, dass hier so eine Differenzhypostasierung stattfindet. Also das heißt, es ist automatisch von so einer inhaltslosen Vielfalt einfach ausgegangen worden. Und der ganze, von verschiedenen Frauengruppen. Und der ganze gesellschaftliche Gesamtzusammenhang ist eigentlich ausgeblendet gewesen. Also vor allen Dingen eben so, was Kapitalismuskritik anbelangt. Und da wollte ich nun einerseits darauf pochen, dass eben auch Gesellschaftskritik generell oder emanzipatorische Gesellschaftskritik auf diese Kapitalismuskritik auf keinen Fall verzichten kann und da eine theoretische Grundlage dafür liefern. Auf der anderen Seite wollte ich dann aber auch, und deswegen spreche ich auch so von der Krise der Differenzen, weil nämlich mittlerweile es so ist, dass gerade Rassismus und Sexismus wieder auf dem Wege sind, so zu Nebenwidersprüchen zu verkommen. So im Zuge von Hartz IV und derartigen Entwicklungen ist zu bemerken, dass auch im akademischen Bereich, also so Geschlecht jetzt immer mehr wieder so unter Klasse oder materielle Disparitäten gesteckt wird. Mir geht es eben darum, dass ich eben beides haben will, sozusagen diese Kapitalismuskritik einerseits und die theoretische Grundlage dafür will ich eben liefern. Und auf der anderen Seite will ich aber diese Differenzen sozusagen auch erhalten. Oder ich will auch gerade darauf hinaus, dass eben so materielle Disparitäten durch diese Dimensionen Rasse und Geschlecht hindurchgehen. Ja, und da muss man eben, denke ich, so auch so die Spannung aushalten. Könnte das zusammenhängen damit, dieser Diskurs, den du beschrieben hast im akademischen Feminismus der Jetztzeit, der 1990er Jahre, denke ich, in dem die Differenzen sehr stark in den Vordergrund gestellt wurden mit dem Phänomen, was du als Edelindividualisierung bezeichnet hast und was heute ja sehr stark an seine Grenzen stößt, einfach krisenbedingt, wo eben auch viele individualisierte Menschen, ob Frauen, ob Männer, aus dieser edelindividualisierten Existenz hinausgeschleudert werden in die Abwärtsspirale der Krisenrealität. Ja, natürlich. Das ist schon so, also dass diese materielle Dimension, darauf kommt's mir ja auch an. Ich leugne das ja in keinster Weise, sondern ganz im Gegenteil, es ist mir ja ein Anliegen, das reinzubringen. Meine Kritik war ja gerade auch in dem Buch Das Geschlecht des Kapitalismus, so diese kulturelle Drehung im Feminismus, dass diese materielle Dimension da weitgehend weggefallen ist. Ich denke, wenn man sich jetzt die Empirie anguckt, dann ist es halt so, dass diese materiellen Disparitäten sich ziemlich anders darstellen, zum Beispiel ob ich eine alleinerziehende Mutter bin, ob ich ein Asylbewerber bin, ob ich ein freigesetzter Facharbeiter bin mit Family. Also ich denke, da ist schon auch was rüber zu retten aus dieser ganzen Lebenslagendiskussion. Also so der letzten 20, 30 Jahre. Und man kann das nicht mehr einfach so, das ist kein so ein homogener Block mehr Klasse. Oder es ist nicht mehr so eine ganz bestimmte Gruppe, die das nur trifft. Und ich denke, deswegen müssen eben so diese Dimensionen, Rasse, Geschlecht und verschiedene Lebenslagen, wie sie sich eben ausdifferenziert haben, viel mehr differenziert dann auch in materieller Hinsicht wahrgenommen werden. Freigesetzter Facharbeiter, das lässt uns zum Topos Arbeit kommen. Thema unserer Sendung, unserer Sondersendung heute ist Arbeit und Geschlecht. Arbeit wird prekär, das hattest du eben schon gesagt. Arbeit hat in dieser Gesellschaft lange Zeit die gesellschaftliche Synthesis sozusagen dargestellt. Das wird jetzt zunehmend schwieriger durch die Freisetzung eben von Arbeitskräften. Du hast einen negativen Arbeitsbegriff. Könntest du den nochmal erläutern? Also mir geht's jetzt im Gegensatz zum Klassenmarxismus zum Beispiel oder zu diesem alten Arbeiterbewegungsmarxismus, geht's mir darum, dass eben Arbeit keine ontologische Kategorie ist. Das heißt, dass nicht schon immer und ewig und in allen Gesellschaften gearbeitet worden ist, sondern dass Arbeit als Institution und als Grundprinzip etwas ist, was erst sich mit dem Kapitalismus konstituiert hat. Und was als solches auch zu kritisieren ist, also was auch wieder abschaffbar ist in der Zukunft, deshalb eben, weil es keine ewige Kategorie ist. Also es würde bedeuten, dass Arbeit etwas ist, was man gegen Geld verrichtet, in welcher Form auch immer, sei es in Form der Lohnarbeit, sei es, dass man eben selbst als Arbeitskraftunternehmer auftritt, das ist ja ein Begriff, der heute sehr oft gebraucht wird, der eventuell auch andere Arbeitskraft anderer Menschen betriebswirtschaftlich vernutzt, um eben am Markt reüssieren zu können. Das würde aber bedeuten, dass wenn es eine emanzipatorische Perspektive für die Menschheit geben sollte, natürlich die Tätigkeit, die konkrete Tätigkeit, der Stoffwechselprozess der Menschen mit der Natur nicht aufhören würde. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, natürlich. Also Menschen, die mussten ja schon immer irgendwie was zu beißen haben und die mussten ja eben diesen berühmten Stoffwechselprozess mit der Natur. Das ist sicherlich, sagen wir es mal, so eine ontologische Tatsache. Also würde ich jetzt mal sagen, irgendwie ausnahmsweise, weil ich es ja ansonsten mit der Ontologie weiß Gott nicht so habe. Aber ich denke, das ist halt auch so inhaltsleer, dass man halt sagen kann, dieser Stoffwechselprozess mit der Natur kann auf sehr unterschiedliche Weise vonstatten gehen. Und Arbeit ist halt eine typische Art und Weise, wie das im Kapitalismus geschieht. Das waren The Bangles mit Hazy Shade of Winter. Und wir sind bei Besser Leben, das arbeitskritische Magazin, einer Sonderausgabe zum Thema Arbeit und Geschlecht. Als Gast im Studio sitzt uns gegenüber Roswitha Scholz. Wenn ich uns sage, dann meine ich den Bewi, Thorsten Bevernitz und mich. Mein Name ist Peter Busfeld. In der Technik, in der Produktion Klaus Blödow. Seit dem 1. Januar 2005 haben wir jetzt hierzulande Hartz IV. Du hast gerade mal von der Verwilderung des Patriarchats gesprochen, Roswitha. Verwildert Hartz IV das Patriarchat? Ja, also ich denke schon, dass das so ein Schritt dahin ist. Worüber ich gar keine Untersuchungen jetzt gefunden habe, aber immer wieder Aussagen so in Zeitungen, so in den Artikeln mal so zwischendrin, das ist die Tatsache, dass Frauenhausmitarbeiterinnen also so einen Anstieg von Gewalt gegen Frauen erwarten mit diesen Hartz-IV-Reformen. Und es ist auch so, dass die Gewalt gegen Frauen also so in den letzten Jahren ganz schön angestiegen sein soll. Ich denke, das ist vielleicht das markanteste Merkmal. Also ich denke, dass das Problem ebenso das ist, dass identitär ist es ja immer noch ziemlich verankert, so diese Identität jetzt bei Männern gerade, so als Familienernährer und auch so, dass männliche Identität sich über Erwerbsarbeit speist. Und wenn diese Identitätsmöglichkeit eben wegfällt, also Erwerbsarbeit, dann ist es eben so, dass so diese Verlierergefühle aufkommen bei Männern, die sich dann eben gerade auch in Gewalt entladen können. Zumal es dann auch so sein kann, dass die Frau nämlich mehr zu dem ganzen Unterhalt beiträgt als eben der Mann. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Und von daher denke ich, dass also gerade da sich die Verwilderung des Patriarchats ganz besonders zeigen könnte. Die Ideologie, die hinter den Hartz-Reformen steckt, das würde ich auf jeden Fall so sehen, ist hier eine, die man zusammenfassen kann als: wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir sehen einfach, unserer Gesellschaft geht die Arbeit, so wie du sie gerade erklärt hast, einfach aus. Und dennoch, gerade in dieser Situation sollen plötzlich alle arbeiten. Traditionell war es ja nun so, dass man gesagt hat, wie du auch gerade sagtest, der Ernährer ist der Mann, der geht zur Arbeit, die Frau sitzt im Haus. Diese Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, die wird ja nun durch Hartz IV und auch gerade durch die Ansprüche auch maßgeblich verändert. Wie wird das genau funktionieren, deiner Meinung nach? Naja, ich denke, es ist so, also was das Geschlechterverhältnis angeht, ist es zum einen so, was die Auswirkungen, was Frauen betrifft, dass sie einerseits, wenn der Mann gut verdient, dass sie dann wieder von ihm abhängiger werden. Auf der anderen Seite, dass aber eben diese Bedarfsgemeinschaft da in Anschlag genommen wird und dass dann eben das mitverrechnet wird. Also auch, was sie dann gerade auch verdient. Also wo sich das dann auch umdrehen kann und wo das natürlich auch Ehekrisen und sowas dann eben so zur Konsequenz haben kann. Es ist ja nun so, dass eben dann diese Auskunftspflicht auch noch da ist. Und das natürlich, also kann ich auch aus meinem privaten Bekanntenkreis sagen, dass das dann natürlich, wenn dann eben irgendwie der Mann dann eben freigesetzt ist, also keinen Job hat und so, also irgendwie dann diese letzten Groschen natürlich dann auch noch irgendwo so angegeben werden müssten und so, die Leute dann manchmal auch gar nicht richtig informiert sind, ja, es also dann zu richtig regelrechten Zusammenbrüchen dann auch kommt. In der nächsten Ausgabe der Exit, die im März erscheinen wird, sprichst du in dem Zusammenhang unter anderem von einer Rückkehr zu einem Eingeschlechtermodell. Zu dem Eingeschlechtermodell gab es ein Band Making Sex von Thomas Lacœur, der das historisch darstellt. Vielleicht kannst du kurz diese These von Lacœur darstellen und aber insbesondere auch erklären, warum wir zu so etwas zurückkommen. Also die These vom Lacœur ist, dass eigentlich bis in den Kapitalismus hinein, kann man sagen, ein Eingeschlechtermodell vorherrschte. Das heißt also, die Frau wurde aufgefasst nur als anderer Mann. Also die Vagina hat man sich vorgestellt als nach innen gestülpter Penis. Und in der Neuzeit ist es nun so, dass sich eben so dieses dualistische Geschlechtermodell rausgebildet hat. Das heißt, die Frau wurde vom ganzen Wesen her, vom ganzen Körper her völlig anders konzipiert als der Mann. Es ist nun so, dass eigentlich für den Kapitalismus bis in die 50er Jahre hinein, denke ich, oder sogar 60er, 70er Jahre hinein, dieses dualistische Geschlechtermodell maßgebend war. Also Stichwort auch, was ich ja schon gesagt habe, Hausfrauen, Ehe und Ähnliches. Und nun ist es so, dass im Zuge dieser ganzen Globalisierungsprozesse wenn eben Familie sich auflöst, Arbeit sich auflöst, es so ist, dass Frauen eben nun auch dem Leitbild nach für Familie, für Beruf und Familie zuständig sind und dass es eben so weit gehen kann, dass sie für Geld und Überleben zuständig sein müssen, ob sie wollen oder nicht. Und wo sie sozusagen die Frau halt ein anderer Mann dann wieder ist, aber eben ganz anders, als der Lacœur das eben für vorkapitalistische Zeiten beschrieben hat. Also um das mit dem Eingeschlechtmodell vielleicht mal bildlich irgendwie klarer zu machen, da habe ich so ein Foto gesehen, das ist eine Frau in der dritten Welt, die steht am Arbeitsplatz in aller Hektik und hat so ein Kind hinten auf dem Rücken gebunden. Und ich denke, da wird es auch so ein bisschen plastisch mit dem Eingeschlechtmodell. Also sie arbeitet, wie es traditionell den Männern eigentlich zukommen sollte, ne? Aber sie hat das Kind noch auf dem Buckel. Da habe ich mal was Ähnliches gesehen in einer deutschen Zeitung, irgendwie die Bauernstimme oder so etwas. Da wurde die moderne Bäuerin, so wurde es genannt, porträtiert. Die hatte also auch ein Kind im Arm, war mit der Computertastatur zugange, eine Mistgabel und noch diverse andere Gerätschaften, die sie in der Küche brauchte. Also sie war in allen Bereichen gleichermaßen tätig halt. Mhm. Nun ist es aber ja im Moment noch so, dass bestimmte Tätigkeiten, also gerade Arbeitstätigkeiten, weiblich oder männlich konnotiert sind. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, der Mann ist eben der, der eher in der Fabrik steht, die Frau ist Friseurin, Pflegekraft, du sprichst von Hege- und Pflegetätigkeiten. Und man hörte ja in letzter Zeit öfter, dass von einer Dienstleistungsgesellschaft die Rede ist, die Industrie ist am Ende, jetzt müssen wir unser Geld mit Dienstleistungen machen, bis zum am Bahnhof stehen und Schuhe putzen. Auch das wird ja wahrscheinlich die Geschlechterverhältnisse nachhaltig verändern. Ja, also das denke ich schon. Also ich meine, gerade so im Zuge von Hartz IV ist es ja auch so, dass da ja gerade auch diese Fürsorgetätigkeiten, die vor allen Dingen Frauen auch beruflich erledigt haben, dass die ja zurückgestuft werden, Entprofessionalisierung letztendlich stattfindet, also eine mangelnde materielle Entlohnung stattfindet und so weiter. Da denke ich, das war natürlich auch so ein Bereich, wo Frauen sich natürlich auch reproduzieren konnten. Also gerade so in den 60er, 70er, 80er Jahren. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, das Problem ist auch so, dass zunehmend Männer auch eben hausfrauisiert werden, um so eine Formulierung von der Claudia von Werlhoff mal zu nehmen. Und das äußert sich nicht nur so darin, dass jetzt Männer eben auch durch Arbeitslosigkeit zu Hause rumsitzen, sondern dass die zum Beispiel auch in Putzkolonnen arbeiten. Und das kann natürlich dann schon auch so zu Reibungen führen, also im Geschlechterverhältnis, nämlich diese Zwangsfeminisierung, dass die natürlich dann Männer schon auch hochbringt. Que coisa louca, ai meu Deus, que coisa. Das war Antonio Carlos Jobim mit dem Samba do Soho. Ihr hört Besser Leben, das arbeitskritische Magazin, mit einer Sondersendung zu dem Thema Arbeit und Geschlecht. Bei uns als Gast ist Roswitha Scholz. Wir haben gerade über Hartz IV gesprochen. Das, was wir hierzulande mit Hartz IV und auch anderen Reformen erleben, ist ja nun kein national beschränkter, sondern ein globaler Prozess. Du sprichst entsprechend von der postmodernen Globalisierungsära. Was macht diese Ära aus? Es ist natürlich so, ich meine, da müsste ich jetzt natürlich erstmal diesen Begriff Globalisierung bestimmen. Und das ist natürlich schon eine sehr komplexe Sache. Und fast jeder Text, bei dem es um Globalisierung geht, da wird zunächst mal gesagt, also ja, dass da jeweils was anderes drunter verstanden wird und dass das ein Wischiwaschi-Begriff ist und so. Also ich versuch's trotzdem mal. Also Globalisierung, das ist für mich so auf einer ökonomischen Ebene so ein Prozess, wo eben so das Kapital ausbricht, also so über nationale Grenzen eben hinausgeht, was dann auch irgendwie eine ganz andere Qualität hat als zum Beispiel noch so Kolonialisierung, also so im 19. Jahrhundert oder so. Also es ist jetzt halt schon so, dass da dann eben auch so dieser nationale Wettbewerbsstaat dann entsteht, wie der Joachim Hirsch sagt. Also dass die Nationen irgendwie buhlen sozusagen, ich sag's mal ganz einfach und platt, also um die Unternehmen, also wer jetzt herkommt, dass da die Deregulierungsmaßnahmen ergriffen werden und so weiter. Also im Prinzip ist das ja eigentlich alles relativ bekannt, gehe ich jetzt mal im Großen und Ganzen davon aus. Und das ist dann natürlich auch so, dass das ein Prozess ist, der ja normalerweise, also so dieser Globalisierungsprozess im engeren Sinne wird ja eigentlich eher so bestimmt so in den 60er, 70er Jahren oder so, dass das so angefangen hat, so mit internationaler Arbeitsteilung und so. Diese ganzen Schlagworte fallen da ja normalerweise. Ja, und insofern denke ich mir, das ist halt ein Prozess, diese Globalisierung. Das ist nicht, was halt nun mal stattgefunden hat und nun steht's, sondern dass das ja auch kulminiert. Und das kulminiert dann ja auch gerade auch bei uns im Alltagsleben. Und wir spüren das ja jetzt auch, was diese Deregulierungsmaßnahmen angeht, also so Streichung von Sozialausgaben, Hartz IV dann auch und Ähnliches. Dieser Prozess hat sich ja verschärft, wenn man noch so dran denkt, in den 70er Jahren war das ja schon noch sehr viel moderater, also was so diese Streichung von Sozialausgaben angeht, obwohl es da schon angefangen hat. Da müsste man sagen, da fing es an, Mitte der 70er Jahre, bis dahin wurde der Sozialstaat, wie immer man das sonst auch nennen mag, ja ausgebaut, egal wer gerade in der Regierung war. Und dann begann eben die Krise des Sozialstaats. Ja, genau so, so ist es. Also ich meine, das ging ja damals los mit der sogenannten Ölkrise, wenn ich das noch so recht in Erinnerung habe. Autofreier Sonntag. Genau, autofreier Sonntag. Mit dem Fahrrad auf der Autobahn. Genau. Und ja, seitdem hat sich das immer mehr verschärft. Also Leider ist aber nicht rausgekommen, dass wir die Autobahnen alle fürs Fahrradfahren nutzen können, sondern ganz andere Verwerfungen. Ja, natürlich. Das ist so, ja. Nochmal kurz Stichwort nationaler Wettbewerbsstaat oder auch, worauf ihr beide gerade hinausgekommen seid. Jetzt gibt es ja viele globalisierungskritische Gruppen und die naheliegendste Möglichkeit erscheint dann immer so ist, wir können doch einfach zurück zu dem Staat, so wie er in den 70er Jahren war. Also wenn man zum Beispiel Ökonomen wie den Herbert Schui sich mal anhört, der vor kurzem hier in Münster war, der sagt dann, wenn wir alle wieder so eine Politik wie der Herr Roosevelt fahren zum Beispiel, dann wäre das doch alles für die nächsten 50 Jahre wieder schön und gut. Das heißt, Rückkehr zu einem starken Sozialstaat und auch zu einem starken Staat vielleicht im Allgemeinen. Ich würde persönlich sagen, der Staat ist noch sehr stark, vielleicht sogar in einigen Bereichen stärker als je zuvor. Wie würdest du das sehen? Also ich denke, dass es so ist, dass da so ein tiefgreifender Funktionswandel stattgefunden hat von Staat und Politik, eben im Zusammenhang mit dem nationalen Wettbewerbsstaat. Und ich glaube, dass so diese relative Autonomie, die Staat und Politik noch in der fordistischen Ära hatten, dass das jetzt eben was ist, was sich geändert hat. Eben gerade durch diese Konkurrenz auf den Weltmärkten sind die Staaten da selber viel mehr unter Druck geraten. Und ja, ich denke, obwohl das oft verpönt ist, man muss es so sagen, also es sind einfach viel, viel stärkere Sachzwänge da. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Staat sich aufgelöst hat. Da würde ich dir recht geben, er hat halt einen Funktionswandel stattgefunden, er ist dann für Deregulierungsmaßnahmen zuständig. Sicherheit spielt eine viel größere Rolle, ne? Also und so die ganzen Repressionen darum, die es eben auch gibt, so als Folgeerscheinung eben auch so dieser Auflösungstendenzen oder dieses Schlechtergehen einfach auch, was die materielle Ebene angeht, aber auch irgendwie so, dass rund um den Globus alles durcheinandergewirbelt wird. Zu nennen ist natürlich auch gerade Hartz IV. Also da wird ja auch so vom aktivierenden Staat gesprochen und so. Das war ja, ist ja auch was Neues. Das war ja früher in dem Maße nicht der Fall. Letzte ganz kurze Frage nochmal darauf. Ich habe gerade den Herbert Schui, der auch hier im Radio vor kurzem interviewt wurde, im Radio Muckefuck, zitiert, der sagte, wir brauchen eine Rückkehr zum Keynesianismus. In einem Satz, ist das möglich? Nein, ich glaube, es ist nicht möglich. Also ich glaube, dass andere unkonventionelle Wege gefunden werden müssen. Und ich denke, man muss sich sogar Überlegungen machen. Man muss sich vielleicht damit abfinden, dass wirklich der Kapitalismus verfällt und dass wir was ganz anderes irgendwie suchen müssen. Da würde ich dem Herrn Schui auch mal entgegenhalten, dass es mit der Akkumulationsfähigkeit des Kapitals zusammenhängt, die eben heute gar nicht mehr so ist, wie sie mal war und wie das Kapital sich das halt wünschen täte. Ja, du hast es jetzt fachlich noch zugespitzt. Okay. Ja, wir nähern uns dem Ende dieser Sendung. Der Bibi hat es gerade schon gesagt. Letzte Frage an Roswitha Scholz. Das heißt für mich, ich bedanke mich für das Gespräch, Roswitha. Ja, bedanke mich auch. Gut, Roswitha Scholz war heute bei uns im Studio, heute Abend bei dieser Sondersendung unseres arbeitskritischen Magazins zum Thema Arbeit und Geschlecht. Roswitha Scholz ist freie Publizistin und Redakteurin der gesellschaftskritischen Theorie-Zeitschrift Exit. Von Roswitha erscheint demnächst im Herbst ein neues Buch, Differenzen der Krise, Krise der Differenzen. Vorher, schon im März, kommt eine neue Ausgabe von Exit im Horlemann Verlag. Texte von Roswitha Scholz kann man außerdem im Internet finden, und zwar auf der Exit-Homepage www.exit-online.org. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Sonderausgabe unseres arbeitskritischen Magazins zum Thema Arbeit und Geschlecht. Der Bibi und ich, wir verabschieden uns nun von Ihnen und von euch bis zu unserem nächsten regulären Sendetermin am Donnerstag, den 10. März um 20.28 Uhr. Bedanken möchten wir uns wie immer bei der hervorragenden Technik bei Klaus Blödo. Und bevor unsere Sendezeit endgültig zu Ende geht, hören wir noch zwei kleine Musikstücke. Das sind zum einen von Minipli 550 Captain Future Was a Woman und danach von Johnny Mitchell Sex Kills. Sex sells everything.